30. Entspricht die häufig anzutreffende Behauptung von der Gottlosigkeit der Nationalsozialisten der Wirklichkeit? Die Behauptung von der Gottlosigkeit kann nur aus Kreisen kommen, die nicht in die tiefen Erkenntnisse des Nationalsozialismus eingedrungen sind. Denen, die in engherziger und allein vom Dogma beherrschter Frömmigkeit fürchten, wir könnten den Krieg verlieren, weil wir angeblich gottlos sind, sei gesagt, der Nationalsozialismus wurzelt in ehrfürchtiger Gotterkenntnis. Sehen wir auf den Führer. Immer wusste der Führer sich bei seinem Handeln eins mit dem Willen des Allmächtigen, was immer wieder in seinen großen Reden zum Ausdruck kommt. Wir germanisch-deutschen Menschen sind vom Blut wegen tief religiös und fromm. Wir glauben an Gott als die Schöpferkraft um uns und in uns. Dieser Glaube bestimmt unser ganzes politisches und geistiges Tun, unser sittliches Handeln überhaupt. Der Nationalsozialismus anerkennt den göttlichen Ursprung und den Sinn des Lebens. Seine Weltanschauung erstrebt die völlige Überwindung des Materialismus im deutschen Volk und eine Erneuerung, die zur Wiederbesinnung auf das Ewige im Menschen und auf die göttlichen Kräfte führt, wie sie in den Werten von Rasse und Volk offenbar werden. Ehe, Familie und Sippe stellen für den Nationalsozialisten keinen nur sozialen Zweck dar. Sie bedeuten ihm einen göttlichen Auftrag zur Erhaltung und Steigerung des Lebens. Deshalb sieht der Nationalsozialismus im seelen- und gottlosen Bolschewismus, in der technischen Vermassung aller Werte durch den Amerikanismus eine tödliche Gefahr, die nur aus den Glaubenskräften der deutschen Seele überwunden werden kann. Die Verpflichtung gegenüber dem eigenen Blut, den Ahnen und Enkeln, dem ganzen Volk, bedeutet für uns Gehorsam vor den göttlichen Gesetzen, die niemand ungestraft übertreten darf. Unser Glaube an den Sieg des Guten in der Welt, im Sinne von edel und stark, setzt den Glauben an Gott und die letzte Verantwortung vor den göttlichen Gesetzen voraus. Wir sehen im Ideal, das der Führer als die stärkste Weltmacht bezeichnet, den göttlichen Impuls. Unser Rassegedanke ist nur Ausdruck einer Weltanschauung, die in der Höherentwicklung des Menschen ein göttliches Gebot erkennt. Auch unser Sozialismus ist nur eine Folgerung unserer kämpferischen Vertrauens in die göttliche Weltordnung. Das Volk ist uns ein Glied der göttlichen Schöpfungsordnung. Der Einzelne im Volk steht somit unter dem Gesetz Gottes. Dieses Gesetz bindet ihn an die Pflicht, sein Leben im Sinne der artrechten Lebensordnung einzusetzen. Darum ist für uns Nationalsozialisten ein Verstoß gegen die Belange unseres Volkes und Reiches, gegen Ehre, Treue und Gehorsam, das sichtbarste Zeichen einer Gottvergessenheit. Wer Gott dienen will, muss beim Vaterland anfangen. Das ist die Gewalt Gottes, die über den Menschen kommt, dass sie aus ihnen selbst heraus und über sich selbst emporgehoben werden und dann nicht mehr fühlen, wer sie gewesen sind, ja kaum fühlen, wer sie sind, wenn das Höchste sie beherrscht. Ihr tapferen und frommen Kämpfer, wie oft habt ihr ausrufen müssen, Gott gab uns die Kraft, Gott wollte, wir haben wollen müssen. Walter Flex. Und 30. Wie erhalten wir die nationalsozialistische Weltanschauung als verpflichtendes Gesetz auch für die nach uns kommenden Generationen lebendig und wirkungskräftig? Durch die Schaffung einer volksverbundenen Führungsschicht, deren Angehörige sich bewusst als Träger der Idee empfinden und bereit sind, sie jederzeit in ihrer persönlichen Lebensführung zu verwirklichen und sich als politische Soldaten für sie einzusetzen. Jeder Führerstaat entwickelt, um seinem Dasein Dauer zu verleihen, eine politisch tragende Schicht, eine Führerschicht, die unter dem Führer Mitträger der politischen Gestaltung ist und ihm als absolut zuverlässiges Mittel seiner Führung zur Verfügung steht. Sie muss deshalb über die Fähigkeit und den unumstößlichen Willen verfügen, sich bewusst als Träger der Weltanschauung zu fühlen, die für Führung und Gefolgschaft das verpflichtende innere Gesetz sein soll. Denn jede Weltanschauung ist nur so stark wie der Wille ihrer Träger, sie zu verteidigen. Rosenberg. Dieser Wille wird umso stärker sein, je mehr eine Weltanschauung den naturgegebenen Anlagen der von ihr erfassten Menschen entspricht und je vollkommener diese Anlagen durch Erziehung und Selbsterziehung entfaltet werden. Beide Voraussetzungen erfordern die Auslese der Besten. Die blutsmäßig Besten, welche die kennzeichnenden Wesenseigentümlichkeiten ihres Volkes am reinsten in sich verkörpern, müssen ausgelesen und einer straffen Erziehung und Ausrichtung unterworfen werden, damit die in ihnen schlummernden Anlagen auch wirklich zur höchsten Entfaltung kommen können. Je sicherer die Auslese arbeitet, umso leichter wird es dieser Erziehung gelingen, zum Ziele zu kommen. Da die nationalsozialistische Weltanschauung das Volk als den obersten Wert anerkennt, kann die Grundsubstanz für die Auslese nur das ganze Volk sein. Und da sie nur dem deutschen Wesen entspricht, werden die Besten des deutschen Volkes von ihr angezogen und zu einem bestimmten Typus geformt. Die nationalsozialistische Weltanschauung hat ihre typenbildende Kraft bereits erwiesen. Sie formte als Typus der Führerschicht den politischen Soldaten. Politik heißt für uns Dienst am Volk. Politischer Soldat ist also derjenige, der sich diesem Dienst am Volk besonders verpflichtet fühlt und das in Haltung, persönlicher Lebensführung und steter Einsatzbereitschaft zum Ausdruck bringt. Wer diesen Typus am reinsten verkörpert, wird am ehesten als Angehöriger der Führungsschicht anerkannt. Durch sein Beispiel wird die nationalsozialistische Weltanschauung als verpflichtendes inneres Gesetz auch in den Herzen der jungen Generation lebendig und so in alle Zukunft getragen. Darin liegt die große Verantwortung aller Führenden und darum muss diese klare Grundhaltung von jedem einzelnen Angehörigen der Führungsschicht verlangt werden, gleichgültig welche besonderen Aufgaben ihm darüber hinaus zufallen, mag er seinen Einsatz nun als Parteiführer, Offizier, Beamter, Erzieher, Künstler, Wissenschaftler, Techniker, Bauern oder Wirtschaftsführer finden. Und hier steht der Offizier an erster Stelle. Nicht nur, weil er in vorbildlicher Haltung seiner Mannschaft im Kampfe voranstrebt und mit dem Einsatz seines Lebens das höchste sozialistische Opfer bringt, sondern auch, weil er der Erzieher des deutschen Mannes ist. Hunderte, ja tausende wertvollster deutscher Menschen gehen jahrelang durch die Hand des Offiziers. Was an Erziehung in der Familie begonnen und in der Schule und den Parteigliederungen fortgesetzt wurde, findet in der Armee durch den Offizier seine Krönung. Das Mittel aller Erziehung aber kann immer nur die arteigene Weltanschauung, also der Nationalsozialismus sein. Der Nationalsozialismus ist die größte Erziehungsmacht aller deutschen Geschichtsepochen, weil er den ganzen Menschen in allen seinen Fähigkeiten und Werten erfasst und ihn in die richtige Beziehung zu seinem Volk bringt. Gerade in dieser weltanschaulichen Erziehung liegt neben den Kampfaufgaben die große Aufgabe des Offiziers. Er hat die heilige Pflicht, sich an der Heranbildung des neuen Menschentyps zu beteiligen, den der Nationalsozialismus anstrebt. Er muss es sein, der seinen Soldaten die Erkenntnisse vom Wesen unseres Volkes und seinen Lebensgesetzen, also unsere Weltanschauung, tief in ihren Herzen verankert. Gerade der Offizier wird die besten Voraussetzungen für diese Erziehungen vorfinden. Denn beim Soldaten sind, namentlich unter dem Eindruck der Kampferlebnisse und der Kriegsgeschehnisse, die Fragen nach den Problemen des Lebens besonders akut. Außerdem besteht ein starkes Anlehnungsbedürfnis an seinen Führer, den Offizier.